Die Zeit schreitet unaufhaltsam, auch wir haben es gespürt. Am 24. September hat Odin dich in sein Reich geführt, abgerufen in seine Welt. Vielleicht hat er es so gewollt, denn du warst ein großer Held und deine Lieder, sie waren mehr wert als Gold. Du hinterlässt ein großes Loch und wir fragen uns, wie es weitergeht. Doch die Spur, die du sätest in deinem Leben, hat noch nicht der Wind verweht. Deine Gedanken lesen wir in deinen Liedern und du wusstest es nur zu gut. Nimmer sich beugen, aufrecht sich zeigen mit vollem Mut. Mit vollem Mut. Iron Stuart, wir denken heute an dich. Iron Stuart, und vergessen werden wir dich nicht. Iron Stuart, in Valhalla werden wir uns wiedersehen. Die Legende, dein Leben, dein Leben, dein Leben. Deinen Weg von Anfang an alleine gehen. Trotz der Bosheit, die du täglich spürtest, bliebst du einfach aufrecht stehen. Sie konnten dich nicht brechen, dein Wille war viel zu stark. Doch alles endete mit einem Schlag an diesem Septembertag. An diesem Septembertag. Iron Stuart, wir denken heute an dich. Iron Stuart, und vergessen werden wir dich nicht. Iron Stuart, in Valhalla werden wir uns wiedersehen. Die Legende, dein Leben, dein Leben, dein Leben. Wir denken heute an dich. Iron Stuart, und vergessen werden wir dich nicht. Iron Stuart, in Valhalla werden wir uns wiedersehen. Die Legende, dein Leben, dein Leben. Uns mit fragenden Blicken, wie wird es bei uns weitergehen? Doch wir tragen deine Hoffnung und deine Träume und werden den Weg zu Ende gehen. Sei stolz auf das, was du geschaffen hast. Nie hat ein Mensch so viel wie du vollbracht. Wir wissen, dass du weiterlebst und dein Schein hält über uns wacht. Dein Schein hält über uns wacht. Iron Stuart, Wir denken heute an dich. Ian Stewart, und vergessen werden wir dich nicht. Ian Stewart, in Valhalla werden wir uns wiedersehen. Die Legende.